Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts. Uppercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser Tomber ce n'est rien Puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres Elle esquive les coups La boxe Oh, La Boxeuse Amoureuse von Arthur Ashe aus dem Album Amour Chien Fou. Mich hat diese Stimme sofort in ihren Bann gezogen. Als mich Peter vor einigen Tagen gefragt hat, ob ich denn nicht Lust hätte, eine Playlist für seine Sendung zu machen, habe ich mich ob der illustren Runde meiner Vorgänger sehr geehrt gefühlt und habe mich noch am gleichen Abend drangesetzt. Und ja, plötzlich war es 3 Uhr nachts und ich hatte eine Playlist von 3,5 Stunden auf dem Rechner und da war noch lang nicht alles drauf, was mir am Herzen liegt. Nun hieß es aussortieren und es fiel mir sehr, sehr schwer. Es erwartet Sie heute eine Mischung aus Folk, Jazz, Neoklassik und leider nur 2 Stücken Klassik. Die Themen Progressive Metal, Rock und Reggae habe ich schweren Herzens ausgeklammert und hoffe, dass Ihnen meine Auswahl gefällt. So die Klavierbauerin, die Backlinerin und Tourleiterin von Constantin Wecker, Martina Brent, in ihrem Begleitzettel ihrer Playlist für die heutige Ausgabe von Maywalds Corner, zu der Peter Maywald Sie ganz herzlich begrüßt. Freuen Sie sich über ein abwechslungsreiches Programm. Hush, Sorrow von Buddy und Julie Miller aus Written in Chalk, mein erstes Folkstück. So Martina Brent zum nächsten Titel. Your heart takes, you hold them so close and so damn deep to comfort you when your heart breaks. Oh, hush, hush, sorrow, don't say my name. Please go your way without speaking. Sorrow, you are to blame for all of this pain in my heart. Oh, hush. Well, the day that she left, that's the day came, and we left everything like she had it. Yeah, we left it like it was, but nothing's the same, 'cause you're the one here with us now. Hush, hush, sorrow, don't say speed. Written in Chalk heißt das Album von Buddy Miller und Julie Miller und Hush, Sorrow hieß der Song. Erschienen ist das Album am 3. März 2009. Und Sie hören Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Zusammenstellung der Klavierbauerin und Tourleiterin und Backlinerin und was sie sonst alles noch macht, Martina Brent. To Whom It May Concern von The Civil Wars. Das Album heißt Barton Hollow, ein sehr tiefgründiges Stück über Liebe und Sehnsucht. Folgt jetzt. Why are you so far from me? Aus dem 2012er Album Barton Hollow, The Civil Wars mit To Whom It May Concern. Julie von Rhiannon Giddens aus dem Album Freedom Highway. Rhiannon Boddens erzählt hier die Geschichte einer Haussklavin, deren Herrin sie beim Anrücken der Konföderierten bittet, ihr beizustehen und den Soldaten nicht zu erzählen, wo sie ihr Geld beziehungsweise ihr Gold versteckt hat. Julie antwortet ihr, dass sie ja das Geld mit dem Verkauf ihrer Kinder erzielt hat. Julie von Rhiannon Giddens. Musik. Julie, oh Julie, won't you run? 'Cause I see down yonder the soldiers have come. Julie, oh Julie, can't you see? Them devils have come to take you far from me. Mistress, oh mistress, I won't run, 'cause I see down yonder the soldiers have come. Mistress, oh mistress, I do see, and I'll stay right here till they come for me. If they find that trunk of gold by your side, mistress, oh mistress, that trunk of gold is what you got when my children you sold. Mistress, oh mistress, don't you cry. Price of staying here is too high. Mistress, oh mistress, I wish you well, but in leaving here, I'm leaving Julie von Rhiannon Giddens vom Album Freedom Highway, erschienen am 13. Februar 2017. Pokey Lafarge, Something in the Water aus dem gleichnamigen Album. Eines der Konzerte, die Martina sehr viel Spaß gemacht haben. Toller Swing. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören. She got a broke-down El Camino in the front yard up on Broad. Her mom walks around in a pink nightgown, sandals and white socks. She don't mind a baseball game in the middle of the light and in the rain. She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same. Boys, love her just the same. Something in the water. Something in the water. Something in the water. snakes are crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. She does her makeup and hair, to cook fried chicken in her underwear. She drinks malt liquor for lunch and dinner and sends me running scared. She yells, she screams, and she beats me, but I don't mind the way she treats me. She'll someday lead to my death, I know, but I stay with her just the same. Boys, stay with her just the same. Something in the water. Something in the water. What makes her crazy? I don't know. Never seen anything like her before. But there must be something in the water. Oh, yeah. Oh, yeah. My Hoosier girl is so fine. Shake the watermelon off the vine. She'll blow you a fist, throw you a kiss, and you'll thank her every time. They're all so crazy and beautiful, but I tell you, the woman is never dull. They'll break your back, give you a heart attack, but you need them just the same, boy. Need them just the same. Something in the water. There's something in the water. Makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. What makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. Yep, there must be something in the water. There must be something in the water. Gehst du ein Stück mit mir von Sam Helga aus dem letzten Sommer erschienenen Album Königskind? Sam ist ein lieber Freund und die Entstehungsgeschichte dieser Platte habe ich quasi live miterlebt. Sie kam letztes Jahr im Juli heraus und gerade für etwas unbekanntere Künstler sind diese Zeiten besonders hart. Seine Stimme mag ich wahnsinnig gern und da ich den Hintergrund zu diesem Song kenne, hat er mich besonders angerührt. So Martina Brent zum nächsten Stück. Gehst du ein Stück mit mir? Gehst du ein Stück mit mir weiter? Der Weg ist lang, weit ist das Ziel. Ich brauche Halt, einen Begleiter. Zwei Schwäne, der eine weiß, der andere schwarz. Sie hatten noch so viele Pläne. weißt du, mit mehr Brot und Wasser lachen wir viel, wird es zu weit und ich erzähl dir alberne Sachen aus einer schönen Zeit. Die Welt ist groß, der Mond ist kleiner. Fangen wir da vielleicht neu an, denn auf dem Mond verläuft sich keiner, der den anderen sehen kann. Viele Wünsche im See, hast du sie gefunden, die ich von hier nicht du ein Stück mit mir weiter. Ich bin noch lang, lang nicht am Ziel. Ich brauche heute einen Begleiter. Es bedeutet mir so viel. Weck mich nicht auf, weil ich schlaf grad so schön. Mir hat's von dir träumt am Busheisel im Schnee. Mein grüner Haum, nur dein Nasen schaut raus und auf deine Schultern, da schlaft weißer Flaum. Weck mich nicht auf, weil ich träum grad so schön. Du lernst an dem Schüttel die Stiefel im Schnee. Auf der Straße weiße Beuteln auf schwarz, sie ziehen wie die Wolken, du sagst irgendwas. Ich kann dich nicht hören und ich will dich nicht stören. Ich mag dich bloß so schauen beim Warten im Schnee. Du schaust zu mir her und ich sieg, wie du lachst. Schneeflocken, Beutel vor dir bei der Nacht. explodiert gleißend aus deine Augen. Du schwebst über mir wie ein Stern aus drei Frauen. Ich hock in der Grube, bin voll Lehm und voll Stab und weiß auf einmal, dass sich alles um dich dreht. Weck mich nicht auf, weil ich träum grad so schön. Die Frauen schauen mich an, sagen, es lebe es Leben. Weck mich nicht auf von Dreiviertel Blut aus dem Album Finsterlieder. Das Lieblingslied von Martina Brent von dieser Band um den Sänger Sebastian Horn von den Banana Fishbones und dem Tausendsasser Gerhard Baumann. Auch deren Konzerte fehlen ihr sehr. Zum vorigen Stück vor Weck mich nicht auf gehst du ein Stück mit mir weiter von Sam Helga. Dieses Album ist bei Bandcamp erschienen und für diejenigen, die, ja, ich sag mal, des Bayerischen nicht so mächtig sind, Sam Helga, Sam wird Z-A-M geschrieben. Z-A-M und dann Helga dahinter. Bei Bandcamp ein wunderschönes Album. Königskind. Jetzt kommt was zum Aufwachen. Ein kleines Stückchen Bombast, nämlich. Jetzt kommt Eric Whittaker. Equus aus dem Album Water Night. Equus oder Equus. Bei Eric Whittaker ist es teilweise immer sehr schwierig, wie die Stücke ausgesprochen werden. Wir nennen es einfach Equus. Thank you. Ja, das war bombastisch. Vom Album Water Night, Eric Whittaker und das London Symphony Orchestra aus dem Jahre 2012 mit dem Stück Ecus bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Klavierbauerin, der Backlinerin und Tourneeleiterin von Konstantin Wecker und anderen Künstlern auch, Martina Brent. Philipp Lemm Trio mit Emerge vom 2018 erschienenen Album City Birds. Tragischerweise hat sich der in Martina Brents Augen unglaubliche Pianist Angelo De Loreto im Herbst das Leben genommen. Am 26.03. erschien ein neues Album, First Steps, auf dem er noch zu hören ist. Thank you. Demersch vom Album City Birds vom Philipp Lemm Trio. Wir kommen zu Eric Truffaz aus der Schweiz mit Nostalgia. Immer wenn wir tourneebedingt in Wien sind und es die Gelegenheit dazu gibt, gehen wir ins Café Malipop, eine Jazzkneipe, die seit über 40 Jahren eine Institution ist. Dort gibt es von der Chefin handverlesene und selbst aufgelegte Musik, und zwar auf Schallplatte. Danke, Frau Margit, für Eric Truffaz. Diesen Song, nämlich Nostalgia, assoziiere ich mit dem Unterwegssein im Zug, zur oder auf dem Heimweg von der Tour. Den Blick durchs Fenster auf die vorbeigleitende Landschaft. So Martina Brent über dieses Lied, welches auch auf ihrer Liste steht. Thank you. Nostalgia vom Album Lune Rouge von Eric Truffaz, erschienen am 11. Oktober 2019. Wir kommen zu Hidden Orchestra, Dust vom Album Nightwalks. Auf diese Band wurde Martina Brent von ihrem wunderbaren Mitbewohner gebracht. Tja, und dieser Song läuft bei uns rauf und runter, wie sie mitgeteilt hat. Ein sehr atmosphärisches Album. Genießen wir Hidden Orchestra, Dust vom Album Nightwalks. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Dust vom Album Night Walks, welches am 20. September 2010 erschienen ist, vom Hidden Orchestra. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Und die Musik hat Martina Brent zusammengestellt. Sie ist Tourleiterin und sie ist Backlinerin bei Konstantin Wecker und bei anderen Künstlern auch. Und Klavierbauerin ist sie. Und sie hat die Musik zusammengestellt in der Hinsicht, dass sie sich jetzt ja um Martin Kohlstedt kümmert. Tarlé aus dem Album Ströme. Martin Kohlstedt hat dieses Album zusammen mit dem Gewandhauschor aufgenommen und erschien im November 2019. Die Proben dazu und zu der Tour haben 2 Jahre in Anspruch genommen und leider konnte das Werk nur ein paar Mal aufgeführt werden, da ja seit März 2020 keine nennenswerten Konzerte mehr stattfinden können. Martina Brent hätte es so gerne live erlebt. Martin Kohlstedt aus dem Album Ströme mit Tarlé. Thank you. Martin Kohlstedt und der Gewandhauschor vom Album Ströme mit dem Lied Tarlé. Wir kommen zu Al Res von Gogo Penguin. Hier hat es Martina Brent besonders das Schlagzeug angetan. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Wie sie schreibt, das fetzt. Go Go Penguin mit dem Song All Res oder All Res vom Album Man Made Object aus dem Jahre 2016. Odd Elegy von Dafa Youssef vom Album Abu Nawas Rhapsody steht jetzt auf der Liste von Martina Brent. Dafa Youssef ist ein tunesischer Sänger und Oud-Spieler mit einem unglaublichen Tonumfang und er ist im Jazz angesiedelt. Hier kommt als erstes Odd Elegy vom Album Abu Nawas Rhapsody und danach Nguyen Lee und noch einmal Dafa Youssef mit Bisons, hier zu hören dann mit dem vietnamesischen Gitarristen Nguyen Le. Thank you. Gian Lee und Jaffer Youssef vom Album Homescape aus dem Jahre 2005 mit dem Lied Bisons bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und der Musikzusammenstellung von Martina Brent, ihres Zeichens Klavierbauerin und Backlinerin und Tourleiterin von Konstantin Wecker. Einer ihrer absoluten Favoriten ist Avishai Cohen, ein israelischer Jazzbassist. Hier kommt Arab Medley. Wow, vom Album Two Roses, Avishai Cohen mit dem Arab Medley. Max Richter, Dream 13, Minus Even, vom Album From Sleep. Ein Auszug aus dem Album Sleep, ein unglaublich spannendes Projekt von Max Richter. 8 Stunden Musik in Anlehnung an den natürlichen Schlafrhythmus. Bei dem Konzert standen 300 Feldbetten für das Publikum bereit, was für eine Leistung der Musiker, ein 8-stündiges Konzert zu spielen. Thank you. Max Richter, Dream 13, Minus Even, vom Album From Sleep. Beim Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung von Martina Brent. Bei der Auswahl des nächsten Stückes hat sich Martina Brent besonders schwer getan, da sie Olafur Arnalds über alles liebt, und zwar alles von ihm. Wie sie schreibt: Ich hatte vor 2 Jahren das Glück, ein Konzert mit ihm in München zu sehen, mit einer äußerst spannenden Besetzung. Streichquartett, Schlagzeug und er am Flügel. Dabei steuerte er auch noch 2 modifizierte Klaviere an. Für mich als Klavierbauerin natürlich höchst interessant. Dieses Konzert hat mich als Gesamtkunstwerk mit der minimalistischen Lightshow, die Musik aber erst in den richtigen Kontext gebracht hat, zutiefst berührt. Bei diesem Stück hatte ich das Gefühl, nun kommt unser Mutterschiff von irgendwo aus dem All und holt uns alle nach Hause. Sie hören Olafur Arnalds mit Eki Huxa aus dem Album Remember. Thank you. Martin Kelberer und Fanny Kammerlander mit Piet Borg aus dem Album Beta Sound. Die Konzerte von Martin Kelberer sind für Martina Brent jedes Mal Seelenbalsam. Bei dieser Platte hat er sich Unterstützung von ihrer Freundin Fanny Kammerlander geholt, deren wunderbaren Cellotone sie ganz sicher überall heraushört und ihr wahrscheinlich noch im Tiefschlaf ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. Was für eine traumhafte Kombination. Wir kommen zum letzten Lied für heute. Zum Schluss folgt noch ein Auszug aus dem Mozart-Requiem Comonio. Hier eine Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Sir Georg Scholti und unter anderem Cecilia Bartoli. Mit diesem Stück verbindet Martina Brent ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis mit ihrem lieben Freund Johannes Barnikel. Beide haben zusammen an Mozarts Todestag in Wien im Stephansdom das Requiem zu Mozarts Todesstunde besucht und wahre Flüsse geweint. In diesem Satz wird Mozarts Fähigkeit, trotz aller Trauer Trost zu spenden, besonders deutlich. Und das war die heutige Ausgabe von Maiwalds Corner mit mir, mit Peter Maiwald am Mikrofon. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als mich erst einmal bei Martina Brent zu bedanken, dass sie diese wunderbare Playlist zusammengestellt hat. Diese Playlist hatte sie schon im Jahre 2021 verfasst, aber ich denke mal, vom Musikalischen ist sie immer noch aktuell. Wie gesagt, ich verabschiede mich wie immer mit einem Diener und möchte den Hinweis nicht vergessen. Hören Sie bitte weiterhin gute Musik. Tschüss, bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. Doch uns kann nur der Augenblick gelingen. Ein jeder neue Anfang liegt im Jetzt und hier. Ich würde so gerne immer bleiben und den Lauf der Zeit bezwingen. Für unser Glück, für unser Sein, für unser Wir.